Person D. Naja, die nahe Zukunft plane ich natürlich. Jetzt mache ich erstmal mein Studium fertig. Das ist momentan das Wichtigste. Ich brauche noch 2 Jahre und dann gehe ich noch 1 Jahr ins Ausland. Aber woher soll ich wissen, was ich in 10 oder 15 Jahren machen will? Man entwickelt sich doch selbst auch weiter und ändert seine Meinungen und Vorstellungen. Jetzt will ich zum Beispiel mitten in der Stadt leben. Aber vielleicht bin ich ja in 10 Jahren ein Landmensch, wer weiß.